Ich würde dann gern gleich zum zweiten Teil ein bisschen die Geschichte der G7, G8 und Afrika rekonstruieren, vor allem von dem her, was einfach tatsächlich stattgefunden hat. Nur bis 2002 zurückverfolgen, da würde ich mal ansetzen. Ein Afrika-Action-Plan wurde damals auf dem G7-G8-Gipfel in Kanada verabschiedet und dieser Gipfel hat stattgefunden im Juli, 2-3 Wochen bevor sich die Afrikanische Union gegründet hat, als sozusagen Regionalorganisation aller afrikanischen Staaten außer Marokko. Und auf diesem Gründungstreffen, 3 Wochen eben nach dem G7-Gipfel, haben sie auch ein Dokument verabschiedet, das den Aufbau eines afrikanischen Frieden- und Sicherheitsrates beinhaltet hat und perspektivisch die Aufstellung einer African Standby Force, also afrikanische Friedenstruppen, die dazu da sind, notfalls auch ohne Zustimmung des betreffenden Staates in anderen afrikanischen Staaten zu intervenieren. Noch bevor dieses Papier veröffentlicht wurde und von den ersten 28 Staaten gleich beim Gründungsakt der Afrikanischen Union unterzeichnet wurden, haben die G7, G8 ihren Aktionsplan veröffentlicht, beschlossen, wo sie also darauf abzielen, dass bis 2010 afrikanische Staaten befähigt sein sollen, in Konflikte zu intervenieren und hierfür afrikanische Friedenstruppen aufgebaut werden sollen. Das wurde dann 2003 aufgegriffen, noch ein bisschen ausgebaut. Dammbruch war dann aber 2004 der G8-Gipfel in Sea Island in den USA, wo die USA wirklich in die Offensive gegangen sind und gesagt haben, wir werden 660 Millionen in den nächsten 5 Jahren bereitstellen, um 75.000 Friedenssoldaten auszubilden, die meisten davon auf dem afrikanischen Kontinent. Und sie schreiben in diesem Aktionsplan selber, das ist die Fortsetzung eines schon bestehenden Programms, ACOTA, African Contingency Operation Training and Assistance Program. Das wurde nach dem desaströsen Rückzug der US-Truppen aus Somalia 1994 ins Leben gerufen und hatte da tatsächlich explizites Ziel, dass man zukünftig nicht mehr mit eigenen Bodentruppen auf dem afrikanischen Kontinent primär intervenieren muss, sondern dass man vor Ort Truppen ausbildet, die das für einen machen. Wie gesagt, Papier wird viel produziert und ist oft auch geduldig. Dieses Programm ist wirklich rapide durchgesetzt worden. Allein bis 2009 wurden insgesamt 87.000 Militärs von den USA ausgebildet mit einem Budget von über 700 Millionen. Das ist schon richtig viel Geld. US-Dollar, davon 77.000 auf dem afrikanischen Kontinent. Also wirklich, das wurde echt übererfüllt. Und das ist so bei solchen Programmen ungewöhnlich. Also es ging schneller als bei der EU, dass die EU sagt, wir wollen jetzt auch, 1999 war das eigentlich, wir wollen jetzt auch eine militärische Komponente und 2003 haben dann die ersten kleinen Einsätze stattgefunden. Das ging schon sehr schnell und sagen wir mal, die Afrikanische Union hat bei ihrer Gründungs, die haben noch andere Papiere veröffentlicht. Da ging es um fairen Handel, da ging es um die Rückgabe nach wie vor kolonialisierter Gebiete wie die Westsahara, da ging es um Programme für Gesundheit und sonst was. Das wurde nicht so schnell aufgegriffen und umgesetzt, also nicht vergleichbar. Jetzt, warum haben die USA das so schnell umgesetzt? Das ist nämlich auch ganz interessant. Ne? Dieses Programm haben sie da 2004 vorgelegt. 2006 haben sie mit der Gründung eines eigenen US-Oberkommandos für den afrikanischen Kontinent angefangen. Das ist bei uns in Tübingen um die Ecke, in Stuttgart-Möhringen, das US-AFRICOM. Das ist in den letzten Jahren vor allem dadurch bekannt geworden, dass hierüber die Drohnentötungen der US-Armee unter anderem in Somalia, mittlerweile auch zunehmend in Libyen koordiniert werden. Das sind die drei oberen Bilder, die aus so einer Panorama-Sendung entnommen sind, die das ein bisschen veranschaulichen sollen. Also wie hier diese hellen Pfeile, die kommen von Stuttgart. Das sind dann sozusagen diese Kommandos an die Drohnen. Aber das AFRICOM hat noch eine ganz andere Komponente, die ist vielleicht fast noch wichtiger. Die besteht nämlich daraus, militärische Partnerschaften mit möglichst allen afrikanischen Staaten aufzubauen. Also zum Beispiel diese Ausbildungsprogramme und darüber auch ein Netz von de facto Basen und Quasi-Basen aufzubauen. Also man sieht hier an der Karte diese grünen Markierungen, sind US-Trainingseinsätze und taktische Verlegungen, also im kleinen Maßstab 2013. Die gelben Marker sind entsprechende Einsätze 2012. Die rosanen ist US-Sicherheitskooperation, was vor allem so eine geheimdienstliche Zusammenarbeit bedeutet, wie es jetzt zum Beispiel auch mit dem BND in Deutschland der Fall ist. Diese grünen Stecknädel. Die blauen Punkte sind US-Basen, ja, sind Basen und Quasi-Basen. Also was die USA viel machen, ist, dass sie keine offizielle Basen in diesen afrikanischen Staaten aufmachen, sondern dass sie sozusagen eine eigene Betankungskapazitäten dort aufbauen über private Firmen, also private Firmen, die aber nur fürs Pentagon tätig sind, so dass quasi auf einem zivilen Flughafen, so haben die dann ein paar Hangars und eine eigene Betankungseinrichtung, damit sie die dann bei Bedarf mal schnell in Militärstützpunkt aufrüsten können. Das ist wirklich schon sehr schnell gegangen. Also das, so Netzwerke von Militärbasen, das ist schon eine Herausforderung, sowas kontinentumspannend zu machen. Das AFRICOM wurde, wie gesagt, 2007 gegründet und bis 2012 haben die da so ein großes Netz an Basen, auf das sie zurückgreifen können. Andere Geschichte, was hat die NATO eigentlich in Afrika zu suchen? Ist ja nordatlantisches Verteidigungsbündnis, Selbstverteidigungsbündnis. Die NATO hat gesagt, ist ja toll, dass wir hier es jetzt diese afrikanischen Eingreiftruppen gibt, aber das sind ja nur Fußsoldaten. Tatsächlich sind die wenigsten afrikanischen Staaten imstande und vielleicht auch bereit, so viel Geld auszugeben, um selber den sogenannten strategischen Lufttransport zu entwickeln, also riesige militärische Transportflugzeuge. Das ist auch für Deutschland offensichtlich eine Herausforderung, also der A400M ist genau das. Und das ist ja bekannt, dass der sich schon seit gut 15 Jahren so dahin schleppt und nie richtig funktioniert. Naja, aber die NATO hat natürlich strategischen Lufttransport. Und die haben dann gesagt, wir können diese Truppen ja in den Einsatz bringen. Und das haben sie 2015 das erste Mal gesagt, und zwar in den Einsatz im Sudan, Darfur. Schon schlimm, was in Darfur passiert ist, aber Sudan war damals natürlich auch ein Staat mit großen Erdölvorkommen, der sich geostrategisch nicht so ganz hat eingliedern lassen. Man erkennt den Sudan zum Beispiel auf dieser Karte daran, dass es kein US-amerikanische Basis dort gibt. Hat sich da nicht so eingliedern lassen und seine Erdölvorkommen vor allem von asiatischen Staaten ausbeuten lassen. Also gab es da 2005 den ersten von der NATO unterstützten Einsatz dieser von den USA aufgebauten... Also drei Jahre, nachdem das so mal theoretisch beschlossen wurde. Und dann ab 2007, 2008 auch für Somalia. Also wir haben Truppen von den USA ausgebildet, von der NATO ins Einsatzgebiet gebracht. Da stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt? Die Europäische Union. Die hat nämlich ebenfalls 2004 eine African Peace Facility aufgesetzt. Das ist ein Teilbudget des European Development Fund. Und aus der werden eben diese Einsätze afrikanischer Truppen von den USA ausgebildet, von der NATO, oder es gab dann auch Fälle, wo die EU den strategischen Lufttransport gemacht hat, ins Gefecht geflogen und von der EU auf Antrag bezahlt. Also damit entscheidet die EU letzten Endes, welcher Einsatz da zustande kommt. Seit 2004, eigentlich so richtig angelaufen ist das Programm erst 2006, sind da 1,9 Milliarden Euro ausbezahlt worden aus dem Europäischen Entwicklungsfonds in diese African Peace Facility. Und zu 90% sind diese Gelder in Kampfeinsätze afrikanischer Soldaten geflossen. 1,3 Milliarden Euro allein in den somalischen Bürgerkrieg, wo ja die Nachbarstaaten Djibouti, Äthiopien, Kenia und Uganda, das nicht unmittelbar dran grenzt, die Masse der Truppen stellen und letzten Endes einen Stellvertreterkrieg ausfechten. Auch die EU konnte das natürlich nutzen. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, 2003 haben die mal angefangen, jetzt auch ihre Militärpolitik ein bisschen zu implementieren mit zwei ersten Einsätzen. Einer in Mazedonien, der war eigentlich de facto weiter unter Führung der NATO, und im ersten EUFOR-Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo. Der zweite EUFOR-Einsatz hat dann auch wieder im Kongo stattgefunden, 2006. Der dritte in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad 2007, 2008 und so weiter. Also wir sehen hier, rechts unten sind die abgeschlossenen Einsätze und links oben die andauernden. Das sind jetzt natürlich, ja, zugegeben auch sehr grobschlächtig, das einfach mal so an die Wand zu werfen. Da gäbe es zu jedem Einzelnen viel zu sagen. Wichtig ist aber, was man der Karte schon entnehmen kann, dass für eine EU-Militärpolitik Afrika halt eben auch das Trainingsgebiet war. Was in gewisser Weise auch naheliegend ist, weil Afrika eben noch keine Hegemonialmacht besteht, mit der man sich da ernsthaft anlegen würde. Das ist natürlich im Nahen und Mittleren Osten und in Zentralasien, Osteuropa ein bisschen anders. Man kann da immer weiter reinzoomen. Ich habe jetzt hier noch eine sehr schlechte Karte selbst gemacht, die den Kontext des deutschen Bundeswehreinsatzes in Mali beschreiben soll. Also Deutschland kämpft da ja sozusagen an Seite der Franzosen. Die Franzosen sind da mit ihrer Operation Barkhane. Das ist eine Antiterroroperation, die 5 Staaten umfasst. Mauretanien, Mali, Niger, Tschad und Burkina Faso. In den meisten dieser Staaten hatte Frankreich zugegeben früher auch schon Truppen mehr oder weniger dauerhaft stationiert. Jetzt hat sie die Truppen da stationiert mit einem Antiterrormandat. Also kämpft dort und kann da kämpfen. Die brauchen nicht immer mit der Regierung zu telefonieren, um da Luftangriffe auf irgendwas zu fliegen etc. Das ist der französische Einsatz. Deutschland ist... Ich stehe vielleicht mal eben, nee, geht nicht. Deutschland ist einerseits mit 1000 Soldaten an einer UN-Truppe beteiligt. Das ist sozusagen das nördlichste Fähnchen Deutschlands. Bei Gao, das ist wirklich so das Tor zur Wüste sozusagen. Mit 300 Soldaten bei Bamako, der Hauptstadt Malis, mit einem Ausbildungsansatz. Hier werden malische Soldaten ausgebildet, die direkt danach in den Norden geflogen werden und da kämpfen sollen. Darüber hinaus sind noch deutsche Soldaten in der Hauptstadt des Nachbarstaats Niger, Niamey, stationiert, die da Logistik machen, also die da Flugzeuge vor allem stationiert haben, um Verwundete zu evakuieren, aber eben auch um Truppen aus dem halbwegs stabilen Süden in den Norden zu fliegen. Und dann haben wir noch zwei weitere EU-Einsätze in der Region. Das sind jeweils EUCAP-Missionen, EU Capacity Building, eine in Bamako, Mali, zum Aufbau von Gendarmerie und Grenzpolizei und eine EUCAP-Mission in Niger, die eben die gleichen Ziele verfolgt, Gendarmerie und Grenzschutz. Und tatsächlich ist ein bisschen auch Voraussetzung für das, das sind jetzt nochmal die Einsätze, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, können wir nachher erfahren, ist natürlich, dass also auch bei diesem UN-Einsatz, bei dem Deutschland jetzt 1000 Soldaten, auch Kampfhubschrauber, auch die großen Drohnen, die zuvor in Afghanistan waren, einsetzt, auch dieser Einsatz ist im Grunde nur möglich, weil gleichzeitig noch 10.000 Soldaten aus anderen afrikanischen Ländern dort sind und sozusagen auch die Masse der Toten und Verwundeten stellen. Das sind über 140, die da bislang umgekommen sind. Da waren auch ein paar Niederländer dabei, einige Franzosen, aber die meisten Soldaten, die in diesem Krieg im Norden Malis fallen, kommen aus Togo, Tschad, Niger, Burkina Faso etc. Und das ist jetzt tatsächlich kein Witz, dieses Pfeilgewirrwarr, das haben wir einfach mal gemacht, wo wir diese innerafrikanischen Truppenentsendungen, die von EU finanziert, von USA oder EU koordiniert, teilweise von deutschen Flugzeugen transportiert etc., werden allein in 2 Jahren. Jetzt nochmal ein bisschen spezieller auf Deutschland und die G7, G8. Deutschland war ja auch G7-Präsidentschaft 2015. Da hatten wir sich im tiefen bayerischen Süden oder fränkisch, weiß nicht, bayerisch, verkrochen. Und damals hat man eben auch einen Papier zu Afrika formuliert und das war der Diskurs war damals von der Ebola-Krise dominiert. Ich habe da jetzt leider den falschen Ausschnitt reingetan. Es war so, dass also man hat sich nach Ebola oder jenseits von Ebola, wie helfen wir Afrika zukünftige Krisen verhindern und Sicherheit erhöhen? Und eine der Kernfolgerungen aus der Ebola-Krise der deutschen Ratspräsidentschaft war dann eben, dass man den Grenzschutz in Afrika verstärken müsste, weil dadurch können sich ja auch Seuchen ausbreiten und es wurde dann eben auf den Rabat und den Khartoum-Prozess bezogen, was ja so Prozesse sind, um afrikanische Staaten gegen finanzielle Unterstützung, politische Unterstützung, Waffenlieferungen einzubinden in die europäisch-deutsch dominierte Migrationsbekämpfung. Da passiert auch einiges. Die GIZ, das ist ja die Durchführungsorganisation, eine GmbH, Durchführungsorganisation des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, unterhält zum Beispiel ein Polizeiprogramm Afrika, wo eben Polizeikräfte modernisiert und aufgebaut werden sollen. Und dieses Polizeiprogramm findet statt in der Demokratischen Republik Kongo, der Côte d'Ivoire, Kamerun, Mauretanien, Niger, Nigeria und Tschad. Da sind zumindest in Tschad und Mauretanien relativ waschechte Militärdiktaturen dabei. Kongo ist auch eine Diktatur, vielleicht nicht vom Militär gestützt, sondern von den internationalen Truppen, die vor Ort sind. Also Côte d'Ivoire fand 2011 einen Regime-Change statt. Da ist jetzt auch ein Präsident, der eigentlich sehr wenig Rückhalt hat vor Ort. Da werden eben auch Polizeirepressionskräfte aufgebaut in Situationen, wo viele Konflikte auch über die Machtverteilung, Zentrum, Peripherie, Polizei, Militär, Politik noch gar nicht geklärt sind. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer reinguckt, Polizeiprogramm Niger zum Beispiel, heißt es, das Land steht vor der Herausforderung, eine 5700 Kilometer lange Außengrenze angemessen zu sichern. Niger ist mittlerweile zum Transitland für Waffen- und Drogenschmuggel geworden. Die Grenzsicherheit spielt eine wichtige Rolle, um innere Sicherheit und Stabilität herzustellen. Das sehen viele Menschen im Niger natürlich anders, weil die ja gerne in die Nachbarstaaten reisen wollen oder auch weiter. Es gibt dann auch von der GIZ eine Unterstützung des Grenzprogramms der Afrikanischen Union, wo eben Grenzlinien vor allem zunächst mal demarkiert werden sollen. Also hier heißt nur etwa ein Drittel der Grenzen zwischen den Ländern südlich der Sahara ist eindeutig festgelegt und markiert. Die werden da markiert. Es stimmt tatsächlich auch, dass teilweise auch sozusagen Grenzen, die davor zumindest theoretisch zu waren, geöffnet werden, aber dann nur in Verbindung mit der Einführung von einem Pass- und Meldewesen. Also da können dann Leute rübergehen, aber die müssen dann zugleich sich sozusagen die entsprechenden Papiere anschaffen, leisten können, und die sind dann auch auf eine Art erfasst, die es zum Beispiel viel leichter macht, die wieder zurückzuschieben. Das war jetzt kurz zu G8 und Afrika, was da passiert ist seit 2002, Afrika sozusagen auf die Agenda der G7, G8-Treffen kam.